ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كتاب الطهارة وأسرار الطهارة والصلاة وما يتعلق بها. قال رحمه الله: اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب. الأولى: تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات. الثانية: تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. والثالثة: تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. والرابعة: تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهذا هو الغاية القصوى. فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب، ومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى، فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب، ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط، وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب ويتساهلون في أمر الظاهر، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه توضأ من جرة نصرانية وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من الزهم، يعني الوسخ الدسم، ويصلون على الأرض ويمشون حفاء ويقتصرون في الاستجمار على الأحجار. بارك الله فيكم. هنا الطهارات، أي أن الطهارة ليست طهارة واحدة، وإنما الطهارة طهارات. والأصل عند أهل العلم أن الطهارة طهارتان: طهارة الباطن وطهارة الظاهر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، فالإيمان شطران: طهارة باطن وطهارة ظاهر. أما الظاهر فأولا من الأحداث والأنجاس والفضلات، وهذا يقوم به الإنسان بالماء والتراب، المطهرات المعروفة. وأما الثانية: تطهير الجوارح، أي أعمال الجسم، يعني الجسم والأعمال التي يقوم بها الإنسان، الأفعال، أن يطهرها من الذنوب والآثام. والثالثة: تطهير القلب من الأخلاق المذمومة مثل الحسد والبغض وإلى غير ذلك. والرابعة: تطهير السر عما سوى الله، يعني حتى السر هنا بارك الله فيكم هو أدق شيء في فؤاد الإنسان، فهذا ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا هو البصيرة، بصيرة الإنسان. فكثير من الناس يطهر نفسه بالماء والتراب أو غير هذه الأمور، بالماء أو التراب، يغتسل، قد يغتسل يوميا 3 مرات، وقد يغسل جسمه ويهتم بجسمه، ولكن لا يطهر قلبه ولا يطهر سريرته. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ماذا يفعلون؟ يعني يتوضأ حتى من جرة نصرانية، ما يغسلون أيديهم من الدسم إذا أكلوا، يعني طبعا يغسلون، منهم من يغسل منهم من لا يغسل، ولكن يصلون على الأرض، مو ضروري والله يصلي على بساط، ولازم يكون ثخين حتى ما يضر جبينه، ولازم يكون من أجمل الموديلات ومن أجمل الصيحات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويمشون حفاة ما عندهم مشكل، ويقتصرون في الاستجمار في الاستنجاء على الأحجار. ولكن بارك الله فيكم إيمانهم بالله وقلوبهم طهروها، فكانت بصيرتهم ثاقبة، وفهموا أن أهم الطهارات قبل طهارة الجسد طهارة القلب وطهارة السر وطهارة الإنسان بحيث أنه لا يقوم أو لا يفعل الحرام. أما مسألة طهارة الجسم فهذه سهلة جدا، الكفار اليوم عندهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Das Buch von der Reinheit und Geheimnisse von Reinheit. Das Gebet und was mit dem Gebet abhängig ist. Der Autor sagte, Rahimahullah, wisse, es gibt vier Arten von Tahara. Vier Arten von Tahara, von Reinheit. Das erste ist, dass man die Äußerlichkeit, das Äußere, reinigt von den Schmutz und von den Spuren der Unreinheit, der äußerlichen Unreinheit. Zweitens, dass man den Körper reinigt, indem man mit Körper keine Sünden begeht und keine schlechten Taten. Drittens, dass man das Herz reinigt, indem man keine schlechten innerlichen Eigenschaften hat. Viertens, dass man das Geheimnis im Herzen, das bedeutet Zentrum des Herzens, Al-Fu'ad, dass man, barakallahu fikum, das auch reinigt. Das bedeutet, man betet nur Allah subhanahu wa ta'ala allein und einzig. Und man ist nur mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und da denkt man immer an Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die Leute, das ist bei den Leuten, die den Beweis richtig verstanden haben und die Religion richtig verstanden haben. Das heißt, wir haben ursprünglich im Islam zwei Arten von Tahara. Ursprünglich. Das ist äußerlich und innerlich. Äußerlich und innerlich. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, At-Tahuru Shatrul Iman. Reinheit ist die Hälfte des Imans. Und er meinte damit die äußerliche Reinheit und manche sagen die innere Reinheit. Aber hier wird sozusagen das detailliert von dem Autor, Rahimahullah ta'ala, indem er das sagt. Barakallahu fikum, das ist sehr leicht bei jedem von uns, sich zu waschen. Jeder kann sich waschen. Und jeder kann Bad nehmen oder unter der Dusche sein. Und dann, barakallahu fikum, wird man seinen Körper reinigen. Das ist leicht. Aber das ist nicht die Reinheit. Weil viele Leute denken, die Reinheit ist, dass du zum Beispiel sauberen Körper hast und schöne Haare und dass du saubere Bekleidung hast. Aber das ist nicht alles. Das ist bei Leuten, die den Sinn der Religion nicht verstanden haben. Man hat, wenn man denkt, die Reinheit ist nur die äußerliche, da macht man einen großen Fehler. Sondern die Reinheit ist innerlich und äußerlich. Und die beste Reinheit ist, dass du in deinem Herzen, im Zentrum deines Herzens nur Allah, an Allah subhanahu wa ta'ala denkst. Und dass du nur Allahs Befehl und Allahs Beweis befolgst. Das ist die richtige Reinheit in diesem Zusammenhang. Erstens, dass man äußerlich auch sauber ist. Zweitens, dass man keine Sünden begeht mit dem Körper. Drittens, dass man kein Neid, kein Hass gegenüber Muslime und andere hat. Und viertens, gegenüber Muslime, dass man kein Hass unbegründet gegenüber Muslime oder andere hat. Und dass man, barakallahu fikum, dann, das ist die wichtigste Reinheit, wie die Sahaba das gemacht haben. Das heißt, sie haben manchmal gegessen und es gab Fett auf ihre Hände, die haben das nicht gewaschen, weil das für sie nicht so wichtig war, wie die innere Reinheit. Das heißt nicht, dass man sich nicht reinigt oder dass man keine Sauberkeit hat, nein. Aber das muss man hier verstehen, was damit gemeint wird. Die haben auf dem Boden gebetet, nicht wie wir heutzutage. Jeder von uns will Teppich, dass ein Meter muss 50, 60 Euro kosten. Weil wenn er seinen Stern auf dem Boden tut, das muss weich sein. Aber die Sahaba haben auf dem Boden, auf dem Sand gebetet und die sind barfuß auch gegangen. Die sind barfuß gegangen und sie haben, als sie sich sauber gemacht haben nach Toilettengang, sie haben das mit Steinen gemacht. Aber sie haben verstanden, dass die Reinheit ist erstmal die Reinheit des Herzens und das heißt auch, dass man sauberen Körper hat und dass man die Äußerlichkeit auch reinigt. Aber wichtiger ist die innerliche oder die innere Reinheit. وَقَدْ انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى قَوْمٍ يُسَمُّونَ الرُّعُونَةَ نَظَافَةً فَتَرَى أَكْثَرَ زَمَانِهِمْ يَمْضِي في تزيين الظواهر وبواطنهم خراب محشوة بخبائث الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق، ولو رأوا مقتصرا في الاستجمار على الحجر أو مقتصرا في الاستجمار على الحجر أو حافيا يمشي على الأرض أو من يصلي عليها من غير حائل أو متوضئ من آنية عجوز لأنكروا عليه أشد الإنكار ولقبوه بالقذر واستنكفوا من مؤاكلته. الله أكبر. أي والله، يعني هناك من يسمي الحماقة، أو عفوا أن الإنسان هذا الإنسان يكون رعا ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد ينظر إليها أنها نظافة، فأكثر زمانهم يمضي بتزيين الظواهر فقط، يتزين في الخارج، والبواطن خربة محشوة بالكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن كان في قلبه ذرة من كبر لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب، وهذا بارك الله فيكم، هو يعني إذا رأيت شحا مطاعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإعجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة. كل واحد اليوم صار يعجب برأيه ولا حول ولا قوة. والعجب هو الإنسان يعجب بنفسه فيظن نفسه على الخير وظن الآخرين ليسوا على شيء. والجهل، الجهل بالدين، والرياء، والرياء والعياذ بالله، والنفاق، يعني قلبه محشو بهذه الخبائث وهو يظن نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله أنه من المتطهرين، لأنه يظن أن الطهارة هي بتزيين الظاهر وليس بتزيين الباطن. فلو رأوا إنسانا يستجمر بالحجارة أو حافيا يمشي على الأرض أو يصلي عليها من غير بساط أو يتوضأ من آنية امرأة عجوز، وهنا يقصد والله تعالى أعلم الغير مسلمة، لأنكروا عليه أشد الإنكار، قال كيف تفعل هذا الأمر، تصلي تمشي حافي وتصلي على الأرض بلا السجادة، لأنه لازم عند البعض سجادة، إذا ما حطيت سجادة الصلاة، حتى أن الكفار اليوم يعتقدون أن المسلم عنده المسبح أو السجادة والطاقية، هذه أهم شيء بالنسبة لصلاته، البريق هذا غير شيء. ولا لقبوه بالقذر ولا أنكروا عليه أو ما أكلوا معه، قال لك أخي شوف هذا ريحته طالعة، ولك فلتكن ريحته طالعة ويكون قلبه نظيفا خير ما تكون ريحته ريحة مسك وقلبه والعياذ بالله خبيث، فنسأل الله السلام. هذا لا يعني، ونبه، هذا لا يعني أن الإنسان لا يعتني بظاهره أو أن الإنسان لا يطهر الظاهر، انتبهوا بارك الله فيكم، هذا لا يعني ذلك، وإنما على الإنسان أن يعتني بنظافة الظاهر، وعليه أن يجعل الأمر أولا بارك الله فيكم في نظافة وطهارة القلب، وهذه هي المسألة المهمة. Dann sagt der Autor رحمه الله: Und jetzt neulich sind Leute, die die Dummheit Sauberkeit nennen. Das heißt, wenn man dumm ist, denken Sie, der ist sauber. Was meint er mit dumm, dass er sauber ist? Das bedeutet, er kümmert sich nur um das Äußerliche und er vernachlässigt das Innerliche. Manche Leute, das ist Dummheit, wenn man nur das Äußerliche macht und das Innerliche nicht hat. Wenn man Reinheit haben möchte, dann muss man äußerlich und innerlich. Und innerlich ist wichtiger als äußerlich bei der Reinheit. Dann sagte er, du siehst, dass manche Leute ihre Zeit, sie verlieren ihre Zeit, indem sie sich nur schöner machen und indem sie sich nur nach draußen, nach außen schön zeigen, aber ihre Herzen, die sind kaputt, die sind zerstört und die haben sehr schlechte Eigenschaften, wie arrogant, Überheblichkeit, Unwissenheit, Angeberei und وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ هَيْشْلَرَيْ. Das heißt, diese Leute, die haben so schlechte Herzen, aber weil sie sich schön nach außen zeigen, die denken, dass sie rein sind und gereinigt, aber die sind nicht rein, weder rein noch gereinigt, weil ihre Herzen, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, die sind schlimm. Das heißt, nicht, dass man sagt, ja, soll ich mich nicht auch sozusagen an meine äußerlichen Gedanken machen? Doch. Du musst, oder Entschuldigung, du versuchst, deine Äußerlichkeit auch sauber zu halten und rein zu halten. Aber wichtiger ist erstmal das Herz. Und wenn das Herz rein ist, dann wird auch nach Äußerlichen in Ordnung sein. Deshalb diese Leute, die denken, dass nur nach Äußeren am wichtigsten ist, diese Leute, wenn sie jemanden sehen, der macht sich sauber nach dem Duftnot mit Steinen, oder jemanden, der barfuß läuft, oder jemanden, der auf dem Boden betet, ohne Gebetsteppich. Ohne Gebetsteppich. Oder jemanden, der Wasser von einer alten Frau, die nicht Muslim nimmt, zum Beispiel von ihren Gefäßen, Wallahu alam, die kritisieren ihn. Aber die kritisieren ihn richtig. Und die sagen, der ist schmutzig. Schau mal, der ist schmutzig. Und die wollen mit ihm nicht bleiben. Subhanallah. Als ob wir diese Zeit heute haben, was der Autor vor vielen Jahren erklärt hat. Subhanallah. Schaut mal heute die Lage. Es gibt manche Leute, wenn sie beten, unbedingt muss Gebetsteppich dabei sein. Unbedingt muss man eine Mütze haben. Unbedingt. Muss man Gebetskette haben. Und die haben bestimmte Sachen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und wenn man zum Beispiel barfuß geht oder wenn man etwas Gutes macht, dann denken Leute, schau mal, schmutzig. Oder wenn er Bart hat zum Beispiel und sowas, sagen, schau mal, ja, der macht seinen Bart nicht schön und so weiter. Schönheit ist in der Religion praktizieren. Und das Herz ist wichtiger als alles. Aber das heißt nicht, dass man äußerlich nicht sauber ist. Man versucht sauber, äußerlich und innerlich zu sein. Und nicht barakallahu fikum in diesem Zusammenhang, was manche Leute heute machen. فانظر كيف جعلوا البذاذة التي هي من الإيمان قذارة. البذاذة هي barakallahu fikum رثاثة الهيئة. يعني الإنسان ما يهتم كثير بلباسه. والله لازم يكون ناصع البياض ولازم كذا ولازم كذا. يعني خلاص. والرعون نظافة. يعني الغباء نظافة. وصيروا المنكر معروفا والمعروف منكرا لكن من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم يسرف في الماء ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير أصل الدين فليس ذلك بمنكر بل هو فعل حسن وليرجع في معرفة الأنجاس والأحداث إلى كتب الفقه فإن المقصود من هذا الكتاب الآداب. تبين بارك الله فيكم كلام طيب. يعني اليوم الذي ما يعتني بنفسه كثيرا بمظهره الناس تظن أنه قذر. أما الذي يعتني بمظهره حتى ولو كان يعصي الله حتى ولو كان والعياذ بالله لا يقيم دين الله سبحانه وتعالى فالناس تقول لك انظر إيه رائحتك شمة تريد تجلس معه أما أبي وخاصة اليوم إذا عندك لحية وإذا قصرت ثيابك. وهنا مسألتان سبحان الله. بعض الناس جعلوا كل الدين في تقصير اللحية في إطالة اللحية وتقصير الثياب فكل شيء بالنسبة لهم هذا هو ما يهتم لا بالقلوب ولا بالأخلاق. وبعض الناس جعل المسألة كلها في القلوب وترك الظاهر وهذا خطأ وهذا خطأ. إنما الصحيح أن تهتم بالباطن وتهتم بالظاهر طالما أنه من دين الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان ليس من الدين فلا إنكار ولا تثريب. فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. Manche Leute, die haben das so gemacht, wenn man zum Beispiel nicht saubere Bekleidung hat oder wenn man jetzt billige Bekleidung hat, das wird nicht so marken, dann denken sie, dass er schmutzig ist. Und die denken, dass die Dummheit Reinheit heißt. Und die haben das Schlechte gut gemacht und das Gute schlecht gemacht. Aber wer sich reinigt und der benutzt Wasser und der übertreibt nicht, ist es kein Problem. Das ist von der Religion. Aber dieses Buch ist über Regeln und Eigenschaften, Charaktereigenschaften und nicht jetzt über Fiqh-Themen. Nicht jetzt über Hizalat al-Najasa und so weiter. Aber hier, der hat sehr Schönes gesagt. Und subhanallah. Heute haben wir zwei Flügel. Ein Flügel von Leuten oder zwei Seiten. Eine Seite von Leuten, die denken, wenn du dein Bart wachsen lässt und deine Klamotten kürzer machst, dann bist du vollgläubig. Es ist ihnen egal, ob du Akhlaq hast oder kein Akhlaq hast. Hauptsächlich machst du das. Die anderen, die sagen dir hauptsächlich Herz und Äußerlichkeit ist nicht wichtig. Beide sind falsch. Beide sind falsch. Ahle Sunna, die sagen, kümmere dich um deine Äußerlichkeit, aber wichtiger ist deine Innerlichkeit. Das bedeutet, du sollst dich kümmern um Äußerlichkeiten und du musst manchmal. Aber wichtiger ist und am wichtigsten erstmal das Herz. Weil wenn das Herz in Ordnung ist, dann wird alles in Ordnung sein. وأما إزالة الفضلات فنوعان. النوع الأول، والله يا أخوة كلام هذا كلام عظيم، ولولا ضيق الوقت، ولولا ضيق الوقت لكان الإنسان تكلم في هذه في كل نقطة، لكان تكلم ساعات، لأنه هذه أمور اليوم نلحظها في حياتنا، نشاهدها. يوم تشي واحد يأتي المسجد، سبحان الله، يأتي المسجد الإنسان يكون على السنة مسكين، لحيته طويلة ويكون لابس جيد، الناس تقول لك يا أخي شو هذا، إرهابي متشدد أصولي، إنفاقه وراء دعاية الكفار. أو ترى الإنسان والعياذ بالله لا يهتم بالدين ولكن لأنه غني أو لأنه عنده مال أو لأنه يلبس بشكل جيد الناس تحترمه. سبحان الله سبحان الله، فانقلبت الموازين، فصار المعروف منكرا وصار المنكر معروفا، فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. heute sehen wir das. Das ist sehr wichtig, diese Themen, dieses Thema, was wir besprechen. Weil wirklich, wirklich, heute wir erleben das. Du siehst zum Beispiel, wenn jemand heute in die Moschee kommt und diese Person, subhanallah, diese Person, بارك الله فيكم, das ist normal, der hat sein Bad und der zieht sich nach Sunna. Manche Leute sagen, ja, aufpassen. Sagen sie, aufpassen, schau mal, der hat langen Bart und der hat diese Klamotten, der ist Terrorist oder Islamist oder Fundamentalist oder der ist streng, fanatisch. Eine andere Person daneben, der macht gar nicht von Sunna, aber weil er Geld hat oder weil er sich gut angezogen hat, dann subhanallah, was sagen die Leute. وكلنا يعرف قصة البخاري التي القصة التي رواها البخاري. بارك الله فيكم. قال البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة الحديث قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى عليه السلام وابن جريج، يعني الولد اللي كان مع جريج الراهب، وبارك الله فيكم الثالث كانت امرأة، كانت امرأة ترضع ولدها وهو مقبل على ثديها، فمر رجل على حصان، راكب على حصان له شارة، يعني ضخم، يقول لك يا أخي أكيد هذا وزير، فمر فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الغلام ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله. المرأة سكتت، استغرب، مهد يعني بيبي يتكلم، وأقبل على ثديها يرضع. فبعد قليل أتى الناس بامرأة جارية سوداء يضربوها ويلعنوها، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك ثديها وأقبل عليها فقال اللهم اجعلني مثلها. قالت له ما لك يا غلام، شو فيك جنيت، هذه تضرب والناس تذلها، تقول بدي وهذا الرجل. قال أما هذا جبار من الجبابرة، يعني ظالم، فلا أريد أن أكون مثله. فلذلك المظاهر تغر، المظاهر تغر، أما هذا جبار من الجبابرة، اللهم لا تجعلني مثله. أما هذه المرأة فيقولون زنت وسرقت وهي لم تزني ولم تسرق، اللهم اجعلني مثلها. فالمظاهر غرارة، المظاهر غرارة. وكم في هذا الزمان ما رأينا أناسا مظاهرهم توحي على أنهم من أفضل الناس، ولكن والعياذ بالله أعمالهم وأفعالهم تدل على أنهم من أخبث الناس والعياذ بالله. وانتبهوا بارك الله فيكم، أنبه على مسألة اليوم، إذا رجل عنده لحية مثلا، أو إذا كان امرأة متحجبة وفعلت خطأ، الناس يقولوا شوف أهل اللحى وشوف أهل الحجاب، وهذا خطأ كبير. لا علاقة للحجاب واللحية وأمور الدين بالناس. فإذا كان إنسان ولو كان عنده لحية مترين، ولو كانت من أفضل النساء متحجبة امرأة، ولكن هي فعلت شرا، ما له علاقة باللحية والحجاب. فما بال الناس اليوم تربط المسألة مباشرة بالدين، وهذا دليل والعياذ بالله على جهل الكثير من الناس. يقول لك شوف المصلين، شوف المتحجبات. فنقول لا، نحن نعلم في ديننا أن المظاهر غرارة، نحن نعلم في ديننا أن المظاهر غرارة، فلذلك نحن نحكم على الظواهر، أما السرائر فهذا عند الله سبحانه وتعالى. قال عمر، قال من خدعنا بالله انخدعنا به، ما هذا ديننا؟ فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. Ich habe etwas erzählt. Und zwar, barakallahu fikum, man muss aufpassen. Die Äußerlichkeit ist wichtig in unserer Religion. Das wird eine Frau, muss sich bedecken. Ein Mann muss Bart wachsen lassen. Und er darf nicht, dass seine zum Beispiel Bekleidung länger als Knöchel sind. Das muss er. Aber, das heißt nicht, wenn ein Bärtiger, Vollbärtige, oder wenn eine Frau, die bedeckt ist, wenn sie Fehler machen, das heißt, der Islam ist falsch. Oder diese Handlungen sind falsch. Nein, barakallahu fikum, wir müssen aufpassen. Die Äußerlichkeiten täuschen. Und zwar gibt es dafür eine sehr schöne Geschichte. Es gibt sehr viele Beweise, aber eine nenne ich. Natürlich, das ist nicht im Buch hier von dem Autor, rahimahullah ta'ala, aber das ist so eine Erklärung von mir, nicht, dass man verwechselt. Und zwar, barakallahu fikum, wir kennen das Hadith, was bei Al-Bukhari ist. Al-Bukhari hat ein Hadith überliefert von Abi Huraira, radhiyallahu anhu, der sagte, nur drei Babys haben in der Wiege gesprochen. Nur drei Babys? Baby. Säugling, besser gesagt. Nur drei Säuglinge haben in der Wiege gesprochen. Isa alayhi salam. Die Geschichte ist bekannt. Isa alayhi salam, der Sohn von Maria, der hat in der Wiege gesprochen. Zweitens, der Sohn von Jurayj al-Rahib. Das ist nicht sein Sohn, aber man nennt das so im Arabischen, weil man behauptet hätte, dass Jurayj Zina begangen hätte und er hätte so einen Sohn gehabt von Zina, aber das stimmt nicht. Und die Geschichte ist bekannt von Jurayj. Drittens, barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und der Säugling, der seine Mutter hat ihn gestillt. Und während seine Mutter ihn gestillt hat, dann kam ein Mann auf ein Pferd. Und er war ein richtiger, sozusagen ein richtig gut aussehender Mann, und er hat Zeichen. Was bedeutet, der hat Zeichen? Das bedeutet, der war bekannt durch ein Zeichen, was er trägt. Wie manche Leute zum Beispiel, die tragen heute ein Feder auf dem Kopf, oder die tragen eine Ratte auf dem Schulter. Ich habe vor ein paar Tagen hier jemanden mit Ratte auf der Schulter gesehen. Ja, Latif. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, dieser Mann, der war sozusagen, der ist bekannt. Und der sieht so gut aus und so weiter. Als die Mutter diesen Mann gesehen hat, gut aussehen, stark, bekannt, der hat gesagt, oh Allah, mach meinen Sohn wie diesen Mann. Der Sohn, der Säugling, hat ihre Brust verlassen. Er hat gesagt, oh Allah, mach mich nicht wie dieser Mann. Subhanallah. Oh Allah, mach mich nicht. Die Frau, die war natürlich hier unter Schock. Ein Säugling und der redet? Hat sie nicht gesagt erstmal. Dann kam eine Frau und die Leute, die schlagen sie und die werfen sie mit Steinen. Eine schwarze Sklavin. Die Frau hat, oh Allah, gesagt, oh Allah, mach meinen Sohn nicht wie diese Frau. Der Junge hat ihre Brust verlassen und er sagte, oh Allah, mach mich wie diese Frau. Er hat ihm gesagt, was ist los mit dir, Sohn? Was ist los mit dir? Als dieser guter, gut aussehender Mann, starker, gekommen ist, du hast gesagt, ich will nicht wie der. Und du willst wie diese Frau werden? Der hat ihr gesagt, meine Mutter. Dieser Mann ist ein, wal'iyadu billah, Geheuer. Der tut Unrecht. Und ist ungerecht. Ich will niemals so wie dieser Mann werden. Aber die Äußerlichkeit täuscht. Aber diese Frau, die Sklavin ist, die Leute behaupten, dass sie Unzucht begangen hätte und geklaut hätte, aber sie ist zu Unrecht verfolgt. Sie hat das nicht getan. Möge Allah mich wie diese Frau machen. Deshalb, barakallahu fikum, die Äußerlichkeit täuschen. Nicht weil man jemanden sieht, zum Beispiel nur weil er Bart hat oder weil die Frau sich bedeckt, dann sind sie super. Aber der Fehler, den Fehler, was manche Leute begehen, den manche Leute begehen, ist, wala hawla wala quwwata illa billah, dass manche Leute, wenn zum Beispiel ein Vollbärtiger oder eine vollbedeckte Frau einen Fehler begehen, dann verbinden sie das sofort mit dem Islam. Und sie sagen, schau mal, ja, schau mal diese Leute, die Bart tragen, wie schlecht sie sind. Oder schau mal diese bedeckte Frau. Was hat damit zu tun? Das ist unwissend. Das ist eine Unwissenheit, dass man die Sachen miteinander verbindet. Wenn jemand schlecht macht, dann hat die Person, abgesehen davon, ob man Bart hat oder ob die Frau bedeckt ist, die Person hat den Fehler begangen. Nicht der Bart und nicht die Religion und nicht die Bedeckung einer Frau, sondern die Person. Und deshalb, wenn man von einer Person spricht, dann sollte man von ihm reden und nicht barakallahu fikum und nicht von der Religion. Und manche Leute, die werden enttäuscht. Die sagen, schau mal, ja, der hat Bart und die Frau war bedeckt und schau mal, was mit ihr passiert. Subhanallah. Das hat nicht mit dem Islam zu tun. Das hat mit den Leuten zu tun. Wallah al-Azim, ana a'raf rajulan. Wal-Iyadu billah. A'rifu. Rajul kaza. Yalhaq al-Nisa. Luhitu ala sadru. Ulamma yitkallam, yitkallam ad-din. Wal-Iyadu billah. Fahada al-insan al-an, law ba'd fatra aktashafahu al-Nas. أنا هو يقول لك شوف المسلمين وأنا ما أريد أصلي وكذا. شو دخل؟ هو رجل سيء ما دخل الصلاة به. أو امرأة تكون متزوجة رجل مسلم فهذا الرجل يعني يفعل خطأ وتطلق وتروح ترتد عن الإسلام. شو دخل هذا بهذا؟ ما علاقة هذا الأمر بالآخر؟ أنت تسلمي لله أم له؟ فنسأل الله السلام. Barakallahu fikum, ich kenne eine Person, die auch in Deutschland bald sozusagen, der wird immer bekannter, der hat seinen Bart bis sein Brust und der macht auch Imam. Aber dieser Mann, wal'iyadu billah, der ist so schlimm, der behauptet, der hat bis jetzt 45 Frauen geheiratet. Und er heiratet jeden Tag eine Frau und er verlässt sie am nächsten Tag. Und er sagt, sehr Schlimmes. Manche Leute denken, dass diese Person gut wäre. Später, wenn sie erfahren, dass dieser Mann Lügner ist und dass dieser Mann Betrüger ist, wenn sie das erfahren, dann werden manche sagen, ja, schau mal, diese Muslime und diese Imame, was hat das damit zu tun? Der Mann ist schlecht und nicht der Islam oder die Imame oder die anderen. Auch eine Frau zum Beispiel, eine Frau, die bedeckt sich und sowas, die hat den Islam angenommen, sie hat zum Beispiel Sie hat Problem mit ihrem Mann. Kommt es zur Scheidung. Was macht sie? Die verlässt den Islam. Subhanallah. Was hat damit zu tun? Dass sie sagt, ja, weil er schlecht ist. Wenn er auch schlecht ist, was hat das mit deiner Religion zu tun? Du hast doch den Islam nicht wegen ihm angenommen, sondern du hast den Islam angenommen für Allah und nicht wegen der Person. Und das sind Fehler, die zusammen verbunden sind. Deshalb, barakallahu fikum, die Äußerlichkeiten täuschen. Man soll immer die Person betrachten, wie diese Person die Religion praktiziert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وأما إزالة الفضلات فهي نوعان. النوع الأول أوساخ تزال كالذي يجتمع في الرأس من الوسخ والدرن فيستحب تنظيفه بالغسل والترجيل والتدهين لإزالة الشعث، وكذلك ما يجتمع في الأذن والأنف من الوسخ يستحب إزالته، ويستحب التسوك والمضمضة لإزالة ما على الأسنان واللسان من القلح وسخ الأسنان، وكذلك وسخ البراجم يعني عقد الأصابع، هذه البراجم اللي هي المناطق اللي الصعب يصلها الماء، والدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق وذلك يزيله الغسل. يعني يستحب إزالة النجاسات عموما أو الأوساخ من الجسم، ولا بأس بدخول الحمام فإنه أبلغ في الإزالة. الحمام هنا الحمام العام بشروط، وقد دخله جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلوه في الشام، لكن على داخله صيانة عورته من نظر الغير إليها ولمسه إياها. وينبغي للداخل إليه، انتبهوا الآن التوجيه، وينبغي للداخل إليه إلى الحمام أن يتذكر بحرارته حر النار، ذكر الآن حر النار، فإن فكرة المؤمن لا تزال تجول في كل شيء من أمور الدنيا فيذكر به أمور الآخرة، لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة، وكل إناء ينضح بما فيه. ألا ترى أنه لو دخل إلى دار معمورة، يعني دار بزاز ونجار وبناء وحائك، رأيت البزاز ينظر إلى الفرش يتأمل قيمتها، والحائك ينظر إلى نسج الثياب، والنجار ينظر إلى سقف الدار، والبناء ينظر إلى الحائط، فكذلك المؤمن إن رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر. الله أكبر، يعني لما يشوف الظلمة يتذكر ظلمة القبر. وإن سمع صوتا هائلا تذكر نفخة الصور، وإن رأى نعيما تذكر نعيم الجنة، نعيم الجنة، وإن رأى عذابا ذكر النار. ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب وبين العشاءين فإنه وقت انتشار الشياطين. وأما النوع الثاني من إزالة الفضلات، أجزاء تحذف مثل قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر، ويكره نتف الشيب ويستحب خضابه، وباقي مراتب الطهارة يأتي في ربع المهلكات والمنجيات إن شاء الله تعالى. يا أخوة، تلخيص هذا الكلام أنه الإنسان يستخدم السواك ويتمضمض ويعتني بنظافته وبظاهره، يعني بنظافة الظاهر، وكذلك بالنسبة لدخول الحمام لا بأس طبعا إلا النساء ما تدخل الحمام، ولكن الإنسان إذا كان في الحمام يغطي عورته ولا ينظر إلى عورة الناس، وإذا كان في أناس يعني لا يغطون عورتهم فلا يكون معهم، ويتذكر حرارة جهنم. شوفوا هذا المثال الجميل الذي ذكره، قال إذا دخل البزاز هو يا أخوة اللي يعمل أدوات المنزل مثل الغطاء والوسادات وإلى غير ذلك، فينظر إلى الوسادة وينظر إلى الفرش وينظر إلى ذلك، الحائك ينظر إلى الثياب، الخياط ينظر إلى الثياب، النجار ينظر إلى سقف الدار كانت سقوفهم خشب، والبناء ينظر إلى الحيطان إلى الحائط. فكذلك المؤمن دائما لما ينظر إلى شيء، يعني لما ينظر إلى الساعة المؤمن يتذكر أن الوقت قريب على الانتهاء لما ينظر إلى النور يتذكر نور الجنة ويتذكر النور على الصراط، لما ينظر إلى العتمة يتذكر ظلمة القبر، ولما يرى النار يتذكر جهنم، ولما يشعر بالحرارة يتذكر جهنم. هكذا يكون المؤمن، هكذا قلبه مرتبط بالآخرة. وأما النوع الثاني من إزالة الفضلات فهو قص الشارب. قص الشارب ليس حلق الشارب، حلق الشارب لا يجوز، لأنه بارك الله فيكم عمر ما قبل شهادة رجل حالقا حلق شاربه، بل كان الإمام مالك يرى على الذي يحلق الشارب 40 جلدة، 40 جلدة، وكانت سمة من سمات الخوارج الشارب يحلقه، إنما إذا قصه وحث الشارب أي أن يأخذ الشعر الذي يكون أطول فوق الشفة يأخذه. نتف الإبط أو حلق الإبط لا بأس، حلق العانة، قص الأظافر، ويكره نتف الشيب، الشيب هو الشعر الأبيض يكره، ولكن يستحب خضابه، وعند بعض أهل العلم يجب، عند بعض أهل العلم يجب وعند بعض يستحب. وأما مراتب الطهارة الأخرى اللي هي أي مراتب الآن، اللي هي بارك الله فيكم مرتبة تطهير القلب وتطهير السر، هذا سيأتي فيما بعد نتكلم عليه بإذن الله. بارك الله فيكم دسمان دي أنزا وبكايتن، دسمان دي أنزا وبكايتن ودشبورن دا أن راينهايت، دسمان دي ويغمخت. Das sind zwei Teile. Der erste Teil sind diese Schmutzarten, die auf dem Kopf kommen oder auf dem Körper oder in Nase oder in Ohr. Und hier, barakallahu fikum, sollte man sich waschen, sollte man seine Haare pflegen, sollte man Siwak benutzen für den Mund, für die Zähne, und sollte man, barakallahu fikum, wenn man schwitzt, dann sollte man hier Parfüm nehmen oder sowas, natürlich für die Männer draußen, für die Frauen nicht. Und es ist kein Problem, dass die Männer in Al-Hammam gehen. Al-Hammam hier heißt nicht Toilette, sondern Al-Hammam, das ist das öffentliche Bad. Da muss man aufpassen, barakallahu fikum. Hier der Autor sagt, es ist kein Problem, dass man dahin geht, aber unter Bedingungen, dass man die Aura bedeckt und dass man die Aura von den anderen nicht anschaut. Und barakallahu fikum, derjenige, der in Bad geht, der soll, weil das dort warm ist, der soll sich Gedanken machen wegen Höllenfeuer. Das bedeutet, der denkt an die Hölle. Warum? Weil der Mu'min immer an Al-Akhira denkt. Weil Al-Mu'min immer an Al-Akhira denkt. Ja? Und an Al-Akhira, wenn der Mu'min Al-Akhira denkt, der soll in allen Bereichen des Lebens Al-Akhira, barakallahu fikum, hier im Herzen haben. Und hier sagt der Autor etwas sehr Schönes. Ein Beispiel, damit wir verstehen. Der sagt, rahimahullah, der sagt, wenn jemand die Möbel macht, wenn er reinkommt, dann guckt er in ein Haus. Der guckt sofort die Möbel an, weil das sein Fach ist. Wenn ein Schneider zu einem Haus reingeht, dann guckt er die Klamotten von den Leuten, weil er Schneider ist. Zum Beispiel, wenn der Bauarbeiter, der Zimmermann, rein in ein Zimmer geht, dann guckt er die Wände und so weiter. Der Dachdecker, der guckt das Dach. Warum? Weil das sein Bereich ist, sein Fach ist. Auch, barakallahu fikum, der Gläubige. Er hat einen Fachbereich, der Gläubige. Wenn er die Dunkelheit sieht, dann macht er sich Gedanken an Dunkelheit im Grab. Im Grab wird dunkel sein. Es gibt kein Licht. Da ist man unter dem Boden. Und da sollte man sich Gedanken machen, wenn man die Dunkelheit sieht. Und wenn er einen starken Geräusch oder lauten Geräusch hört, dann denkt an diese Momente, dass der Engel ins Horn blast. Wenn er etwas Gutes sieht, dann denkt er an das Gute im Paradies. Und wenn er Folter von Folter hört oder sieht, dann denkt er an Folter in der Hölle. Subhanallah. Das ist sehr wichtig, barakallahu fikum. Schaut mal, wie wichtig es ist. Ich meine, der Mu'min, der macht sein Leben für Allah, subhanahu wa ta'ala. Und alles, was in diesem Leben ist, der denkt an Allah. Zum Beispiel, der guckt die Uhr, du guckst die Uhr. Dann denke, die Zeit vergeht schnell. Und der Tod kommt, du guckst Licht an. Dann denke an Licht am letzten Tag, ob du das bekommst oder nicht, oder Licht im Grab. Und so weiter, barakallahu fikum. So weiter. Das ist für einen Mu'min. Die zweite Art von Unreines beseitigen, oder nicht Al-Fadalat, die sind die zusätzlichen. Die zusätzlichen Dinge, die man vom Körper auch wegnehmen kann. Und das sind Barakallahu fikum, wie zum Beispiel, dass man Schnurrbart kürzt, wenn die Schnurrbarthaare länger auf Lippen runterfallen, dann sollst du das schneiden. Die müssen, das Weiße über den oberen Lippe soll gesehen werden. Aber manche, was machen manche? Die rasieren die Schnurrbärte. Rasieren von Schnurrbart ist nicht in Ordnung. Umar ibn al-Khattab, radhiyallahu alayhi, kam zu ihm ein Mann. Der hat seinen Schnurrbart rasiert. Umar hat sein Zeugnis nicht angenommen. Al-Imam Malik hat 40 Peitschen verhängt für diejenigen, die ihre Schnurrbärte rasieren. Im Islam, man rasiert nicht Schnurrbart, man kann kürzen Schnurrbart, aber nicht rasieren. Dann, barakallahu fikum, Achselhaare sauber halten, das wird zupfen oder entfernen. Schambereich, Nägel schneiden, kürzen. Und barakallahu fikum, man darf die grauen Haare nicht zupfen oder entfernen. Und man kann oder man muss. Es gibt manche Gelehrten, die sagen kann, und manche sagen muss, die grauen Haare färben, rot, gelb, mit Henna, aber nicht schwarz. Die anderen Stufen von Reinheit, der Autor sagt, das werden noch kommen in Al-Muhlikat und Njir. Muhlikat, das sind die Handlungen, die sozusagen dich zerstören und fertig machen. Und Al-Munjiyat, die sind Handlungen, die dich von der Hölle retten. Das war Barakallahu fikum. Das ist natürlich ein sehr schönes Thema eigentlich. Da sollte man sich überlegen, wie man sein soll in diesem Leben. Mawdu' muhim jiddan, hafizakum Allah. Wa ra'akum. هذا الموضوع الذي تكلمنا عنه لأن الكثير خلطوا بين الأمرين فبعضهم يظن أن طهارة الظاهر أهم من طهارة الباطن وهذا باطل وبعضهم يظن أن الأمر كله أو أن الأمر كله في طهارة الباطن ولا يفعلون شيء لطهارة الظاهر فهذا خطأ وهذا خطأ وأما أهل العلم والتقوى أهل الفضل والبصيرة فإنهم يعتنون بطهارة الظاهر وطهارة الباطن عندهم أهم الاثنين بارك الله فيكم viele Leute vermischen zwischen diesen Reinheiten weil manche denken man sollte nur äußerlich Reinheit haben und äußerlich sauber sein. Und die anderen, wala hawla wala quwwata illa billah, denken, man muss nur innerliche Reinheit haben und äußerlich ist kein Problem. Weder noch sind richtig. Richtig ist, du musst dich erstmal am wichtigsten, du musst deine innerliche Reinheit haben und pflegen. Und zweitens, du musst dich auch an die äußerliche Reinheit orientieren. Was muss ist, ist muss. Was nicht muss ist, ist nicht muss. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und wir, inshallah, wir stoppen hier. Wenn jemand hat, يتفضل وإلا نتابع. نعم إيش ساقي دي أدبس أنا أمفيله ريدي نكس فيه الإب اختلاف تفشن دنجلاب نكس باي يدي زخي إيش هب جهوت اختلاف إيش هب جهوت اختلاف Das wird zu Versuchung führen. Das wird dich zu Fitne führen. Nicht immer solche Themen behandeln. Barakallahu fik. Zweitens, wenn du weißt, dass die Gelehrten Ikhtilaf haben, was erwartest du von mir? Meine Frage war klar. Ich habe dir nicht gesagt, warum du gefragt hast. Ich habe gesagt, was erwartest du von mir, wenn du mir diese Frage stellst? Ich soll jetzt dir den Ikhtilaf von den Gelehrten entscheiden. Aha. Das bedeutet, du könntest mir die Frage anders stellen. Du sagst mir, was ist Hukum von zum Beispiel Schnurrbart, Kürzen oder sowas. Aber dass du mir sagst, die Gelehrten haben Ikhtilaf. Und was sagst du dazu? Ach, ich meine, wir müssen bescheiden bleiben, oder? Meine Frage war nicht, wer gesagt hat, rasieren oder nicht. Meine Frage war, sollen wir bescheiden sein oder nicht? In allen Bereichen. يعني لازم أكون متواضعين ولا لا؟ يعني الآن يأتيني واحد ويسألني العلماء علماء الأمة اختلفوا في قضية ما قولك؟ يعني وهذا كلامي قلت له لا تعلم هذا المنهج أنه تسأل في هذه الأمور كثيرة لأنه هذا قد يقود إلى الفتنة. أما إذا عنده سؤال فليسأل ما حكم هذا الشيء أو ما حكم هذا الشيء. وأما أن يقول لي العلماء اختلفوا يعني الآن لو قلت هذا خطأ أو هذا صح قد يقول قال صار عالم اشتذتوا جيد فتسأل سؤالا وليس بهذا الاسلوب. انتبه أنا وجه ونبه بارك الله فيكم من زلت فرمان أنا فخاقة هات من زلت من دي فخاقة اشتلن أبا دس من زاك سم بشبيل دي جروسن جلاتن دس اسلام haben unterschiedliche Aussagen getroffen. Was ist deine Aussage? Meine Aussage? Du hast das nicht, aber es gibt manche, die sowas verstehen. Wallah, es gibt so... du willst die Frage nochmal? Nee, das ist wichtig, was ich gesagt habe. Zweitens, barakallahu fikum, die Sache ist so, man sollte in diesem Zusammenhang Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und wenn man die Beweise nicht kennt, wenn man den Islam, wenn man die Basis nicht kennt, da sollte man aufpassen. Inna ar-rajula la yaqulu bil kalima la yuqti laha bala la yuqdhafu biha 70 kharifan fi nar jahannam. Subhanallah. Eine Person sagt ein Wort, der gibt keinen großen Acht, wenn er dieses Wort sagt. Aber der wird dieses Wort 70 Jahre, 70 Herbste heißt das, das wird 70 Jahre in die Hölle kommen. Deshalb sollte man aufpassen, was man allgemein sagt. Und wenn man die Beweise nicht kennt und wenn man nicht gelernt hat, Wallah al-Azim, ich verstehe das nicht. Das ist nicht wegen dir jetzt. Nee, nicht der Shaitan, vielleicht kommt zu ihm und der sagt, der redet über dich wie andere. Al-Muhum, es war Ahlam, ich gehe in Arab. Das heißt, Jazakallah khairan, nicht jetzt, aber allgemein, ich gebe jetzt allgemein. Barakallahu fikum, Allah, ich verstehe das nicht. Dass eine Person noch nicht unterscheiden kann, zwischen zum Beispiel Am und Khas, zwischen Mustathna und Mustathna Minhu und zwischen solchen Sachen in der Religion, der kann nicht verstehen, wann ein Hadith oder wenn ein Hadith schwach ist oder stark. Und er erzählt über große Themen. La hawla wa la quwwata illa billah al-alim. Yani ya akhu wallahi musiba. Musiba. Ahyanan tajid ba'd an-nas wa ana ma aqsad al-akh. Ahyanan tajid ba'd an-nas wal 'iyadu billah. Yani ma ta'allam lissa usul al-masail wa la 'indu la bi'rif la usul fiqh wa la usul hadith wa la usul Qur'an wa yufti bi umur subhanallah. يفتي بأمور لا حول. البارح كنت أتناقش مع واحد فقلت له قل لي ماذا تعلمت في التوحيد؟ قال هذا السؤال غير مهم. سبحان الله، كيف غير مهم؟ قل لي ماذا تعرف من تفسير القرآن؟ ما قلت له أنا ماذا تحفظ، ماذا تعرف من تفسير القرآن؟ قال هذا سؤال غير مهم، أنا أعلم معنى لا إله الله. قلت له يا أخي قل لي أين درست، أين درست، من أعطاك الحق أنك تفتي؟ قال أنا أنقل كلام العلماء. قلت له أنت تفهم كلام العلماء أنت؟ فنسأل الله السلام. وهذا الأمر خطير جدا، ويقود إلى اتباع الهوى والوقوع في الضلال، وهذا الذي فعلته الخوارج، مع أن الخوارج كان عندهم علم ولكن ضلوا الطريق. فما بالنا باليوم؟ نسأل الله السلام. بارك الله فيكم. من مش أفبسن wenn man über Islam spricht, wenn man die Grundlagen nicht kennt, da sollte man nur Allah fürchten. Man könnte etwas sagen und man weiß nicht, dass es ein Hadith gibt oder dass es ein Ayah gibt oder dass es ein Tafsir gibt, und da sagt man etwas oder dass man weiß, da geht man in die Hölle dadurch. Gestern haben wir mit jemandem hier diskutiert. Ich habe ihm die Frage gestellt. Schaut mal, ja? Ich habe ihm die Frage gestellt. Wo hast du gelernt? Der sagt mir, unwichtig. Unwichtig. Das spielt keine Rolle. Ich habe ihm gesagt, sag mir, welche Bücher von Tauhid hast du gelernt, von Aqidah? Der sagt, spielt keine Rolle. Von welchen Gelehrten hast du sozusagen ein Erlaubnis bekommen, dass du über große Themen im Islam sprichst? Das spielt bei ihm keine Rolle. Ich habe gesagt, wie viele Suren vom Koran kennst du Tafsir? Ich habe nicht gesagt, auswendig lernen und so weiter. Ich habe nur gesagt, Erklärung. Wie viel? Das spielt auch für ihn keine Rolle. Wie viele Hadithe kennst du? Das spielt bei ihm keine Rolle. Aber was spielt bei ihm Rolle? Wisst ihr was? Die Leute vom Islam auszuschließen. Takfir al-Nas. Ja, Latif. Wallah, das ist Schande. Und manche, tut mir leid für das Wort, manche sind dumm, wie hier der Gelehrte gesagt hat. Derjenige, der diese Leute zuhört, oder der sie fragt, der ist dumm. Manche werden jetzt sagen, ja, der sagt über Muslimin, die sind dumm. Bei Allah, ja. Wenn jemand von so einem Mann oder von so einer Person Wissen nimmt, der ist nicht nur dumm, der ist super dumm. والعياذ بالله. Weil Allah sagt im Koran, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Frag die Leute der Erwähnung, wenn ihr nicht wisst. Das wird fragt die Gelehrten, die Ahnung haben. Aber einer hat weder gelernt, noch bei Gelehrten gelernt. Weder kennt er Hadithe, noch kennt er Koran, weder kennt er die Bücher von Aqida, noch kennt er, was die Gelehrten gesagt haben. Und er redet über solche Themen? Möge Allah uns bewahren. Aber das ist, was der Gelehrte hier gesagt hat, subhanallah. Manche, die können nur reden. Aber es ist ihm egal. Der weiß nicht die Ayah. Der weiß nicht Hadith. Und dann will er noch Da'wah machen. Der will Da'wah machen. Und wieso? Warne ich vor ihm und vor seiner Da'wah. Möge Allah uns bewahren. La'aqallak biddu i'mil Da'wi. Ali ibn Abi Talib, radhuallahu alayhi, sagte, und das ist von Ibn Sirin, der sagte, إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. Dieses Wissen ist Religion. Ihr müsst wissen, von wem ihr eure Religion nehmt. Von jedem. لا حول ولا قوة إلا بالله. Und dazu بارك الله فيكم. Wisst ihr, was Überheblichkeit bedeutet? بطر الحق وغمط الناس. Das ist Überheblichkeit. Dass man die Wahrheit nicht annimmt, dass man den Beweis nicht annimmt, dass man gegenüber Leuten ungerecht ist. Der gibt ihnen nicht ihre Stellen. Der sagte mir, lass mich hier in deinem Raum reden. Im Internet, der will reden. Ich habe ihm gesagt, bei mir reden Leute im Raum, die Wissen haben, die Ahnung haben. Du redest in meinem Raum, das ist Schande für mich. Du willst unterrichten in meinem Raum. Und wir lernen die ganze Zeit, قال الله قال رسول. Aber la hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Nasa Allah sallam. Walakin hadha huwa. Wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih. هوى متبع وشح مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة. Der Prophet Muhammad SAW sagte, wenn ihr diese Zeit erreicht, dass jedem die eigene Meinung gefällt, nicht Beweis, die eigene Meinung gefällt, und dass die Leute Gelüst folgen, وشح مطاع, das bedeutet derjenige, der geizig ist, aber die Leute trotzdem, die leisten ihm Gehorsamkeit, dann weißt du, die Stunde ist nachgeworden. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Al-insan idha ma'tana bil-ilm al-shari'i wa bada' bil-kalam bi-fulan wa fulan wa dhanna anna kul ma yasma' min ba'di طلبة العلم أو الدعاة أنه حق وقع لابد أن يقع بالفتنة في الفتنة. أما الإنسان لقلبه نظيف ويطهر قلبه فيبحث عن الدليل ولا يتهم الناس ولا يرضى بالكذب على الناس ولا يرضى بغيبة الناس ولا يرضى بنقل الأخبار والظن فإنه أكذب الحديث. ولكن بعض الناس والعياذ بالله صارت اليوم مثل يا أخوة صارت اليوم مثل اللي تسمى عند الناس يعني صيحة أو مثل الموضة. موضة تكلم على فلان تكلم فلان. في واحد فرنسا صار له أسبوعين مسلم أسبوعين قال والله لا أؤلف كتابا أرد عليه على فلان الفلاني. لك إيه لسه هذاك أسبوعين مسلم؟ كما يقول عندنا ما فقست من البيضة. تريد ترد على شيخ ولا بغض النظر إذا الشيخ مخطئ ولا مو مخطئ أنا ما يهمني، إنما أنت صار لك أسبوعين مسلم بدك ترد عليه؟ نسأل الله السلام. إذا جب منش الله تبارك الله فيكم بي دي نيش فيشتندن هابن دس من ناخدن فيسن زوخن مس ودس من لانن مس دس من دس هرت اسما رينيجن مس ودس من الله فرشتت ودس من اتفس اكت ده فيد من فو الله سبحانه وتعالى تسوغيشن شفت جتسوغن فين من قلوغن هات ده كنت نو ازوائد غاي لويته ودي دينك ديزا زند ألس ودا نمت ألس فون اينن بلند والعياذ بالله ناين ده مسلم داف نيش بلند نيمن ابا مت بفايزن ابا فون فين فون جلرتن ونيش فون ارجند jedem der hier am Paltok an oder im Internet hier einen Raum aufmacht und dann fängt er an Fatwa zu geben, möge Allah uns bewahren, sondern man von großen Gelehrten oder Gelehrten oder Talabat Ilm, die bekannt sind, dass sie Allah fürchten und die bestätigt sind, aber nicht von jedem, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber manche Leute, die haben wal'iyadu billah Fitna im Blut, der muss über den reden, über den anderen reden. Es gibt jemanden aus Frankreich, der war 2 Wochen Muslim, der wollte ein Buch schreiben und der wollte erwidern die Worte eines Scheiches. Die Sache ist kein Problem, vielleicht der Scheich hat Fehler gemacht, das stimmt vielleicht. Aber nur 2 Wochen. Und er will ein Buch erwidern. Erwidern im Islam, das ist die schwierigste Sache. Warum, wisst ihr warum? Weil man so viel Wissen haben muss. So viel Wissen haben muss. Du musst es mal wissen. Die Beweise von deinem Gegner und du musst deine Beweise kennen und du musst seine Beweise sozusagen richtig darstellen, dass sie nicht in Ordnung sind und dann musst du deine Beweise verwenden, damit du ihm sagst, deine Beweise sind richtig. Das braucht so viel Wissen, aber manche Leute, subhanallah, du sagst ihm, bei wem hast du gelernt? Das ist unwichtig. Von welchen Büchern nimmst du? Unwichtig. Ja dann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und von mir und von euch annehmen. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.